bluten Bulle! Wo bist du, Bullenschwein? Ich will deine Augen sehen, Bulle! Deine Augen! Und dann schicke ich dich zur Hölle! Bullenschwein! Jetzt hast du zum ersten Mal Angst! Aber das ist nicht wichtig! Wir sind die Jäger! Wir töten die Schwachen, damit die Starken überleben! Du kannst die neue Welt nicht aufhalten! Eure stiftende Gesellschaft verfügt wie uns nie loswerden! Wir müssen euch töten! Wir sind die Zukunft! Wir! Und dann der